Jae-ryung-hae, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DFRK, der als Sondergesandter des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, Marschall Kim Jong-un, an der Amtsantrittsfeier des nicaraguanischen Präsidenten teilgenommen hatte, traf sich beim Transit über Kuba während der Heimkehr am 12. Januar im Gebäude des Staatsrates mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates der Republik Kuba, Salvador Antonio Valdez Mesa. Beim Gespräch erwähnte der koreanische Gast, dass die Armee und Bevölkerung der DFRK stolz darauf sind, den Genossen Kim Jong-un als den Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas zu haben und beim Generaleinsatz für die Erfüllung des Beschlusses des 7. Parteitages große Erfolge erzielen. Er äußerte auch den Willen der Partei der Arbeit Koreas und der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea zur unveränderten weiteren Stabilisierung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen mit Kuba. Der kubanische Politiker wünschte herzlich dem obersten Führer der DFRK Kim Jong-un Gesundheit und größere Erfolge bei seiner Arbeit. Er sagte, dass Kuba die Beziehungen mit der DFRK höchst bevorzuge, alle Resolutionen gegen die DFRK, die durch die feindseligen Kräfte in der UNO fabriziert würden, entschieden schrittweise und den Kampf des koreanischen Volkes für die Wiedervereinigung des Landes aktiv unterstütze.